Wie ist mit DJ Dark heute? Seid gegrüßt. Survive the winter. Let us whisper now. empfiehlt. Stop taking cocaine. Club night. FM Club Night mit DJ Dark. Thank you. Dark. Radio hören, muss ich sagen, dass heute Abend die Club Night nicht im Fernsehen läuft, sondern erst am Montag wiederholt wird. Der gute Heinz Schenk heute 80 Jahre alt wird. Also Heinz, alter Bamble Raver, alles Gute zum Geburtstag. Und für die, die es im Fernsehen sehen, muss ich natürlich nicht sagen, dass ich heute Abend noch in Aschaffenburg bin. Und Aschaffenburg-Niedernhausen und kommt einfach mal vorbei und wir verlosen freien Eintritt heute. Deswegen ruft an, Nummer 069-155-6999. Also nochmal 069-155-6, dreimal die 9. Ruft an und dann könnt ihr freien Eintritt haben heute Abend. Ne? Also ruft fleißig an. Also der Club heißt X-Club bei Aschaffenburg in... Ruft an, ne? Bis dann! cooking. It's all natural and it cleanses the toxins out of your system. You don't have cravings. I was just watching TV. I have not thought cooking in hours. Usually, the thought is there.

UFM Club Night mit DJ Dark. search of something different, something more dangerous. There's a whole world out there that you haven't seen. Ein neues Stück von mir, DJ Dark Partners in Crime nennt sich das Album, könnt ihr bei mir auf der Seite runterladen, www.djdark.de, könnt ihr das komplette Album euch runterladen, wenn alles funktioniert, und demnächst wird es auch auf Mix-CD wird's rauskommen, das ganze Ding halt zusammengemischt auch, ne? Also wünsche euch viel Spaß und weiter geht's. We'll be right back. Bitte nicht mehr anrufen für die Gästeliste, wir sind vollzählig. Also wer Bock hat nachher, muss halt Eintritt zahlen, Ex-Club, bei Aschaffenburg, Niedernhausen. Jetzt war der DJ da. We'll be right back. Ja, und wo ich euch noch darauf hinweisen möchte, ist ganz wichtig, ist am 26. Dezember im U60 Classic Night mit Liveband und allem, was dazugehört. Also nehmt euch einen Tag Urlaub, den 27. und 26. U60 ist Classics, ist also Pflicht eigentlich, ne? Und ich wünsche euch also bis dahin alles Gute, und wenn ihr heute noch unterwegs seid, passt auf, ist glatt, und lasst euch gut gehen. Und jetzt noch ein Stück von mir vom Album, was ist natürlich zum Downloaden, djdark.de, sagte ich schon, ne? Okay, und lasst euch gut gehen, hab ich gesagt, auch schon, sag ich einfach nichts mehr. The authentic sound of now, this is Make you dance. This is ya.